in griechen Stil beschönen Natur. Wenn ich dies Gesicht schon genügend spricht, so sehen Sie die Figur schon durch die Lorgnette. Sich diese Toilette nun an, mir scheint, wo die Liebe nach ihre Augen treibe. Der Schöne von mir hat an den Herz erfüllt, der Schöne von mir hat an den Herz erfüllt. Nun sehen Sie sie überall, sehr komisch ist mir wahr. Erst die Acht. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Den Schlag des Herzens zählen Sie und ich das Tick-Tack Ihrer Uhr. Ich bin auf 5 Minuten nur. Jetzt zählen Sie meine Energie. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hopp, hopp, hopp, hopp. Das geht in der Luft. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hopp, hopp, hopp, hopp. Im Galopp, 6, 7, 9. Nein, kann ich dir noch nicht sein. Ich bin weiter schon. Eine halbe Million. Ja, eine halbe Million. Da mag der Teufel richtig zählen. Willst du nie repetieren? Zähl die Uhr, sie ich annexier. Meine Uhr. Ich danke von Herzen. Ich wollte nur über Lieben zu scherzen. Sie ist nicht ins Netz gegangen, doch meine Not hätte ich sie wieder nur. Ich bin der König aller Bye. eine Stütze fürs Leben. Welch ein Leben nehmen Sie, wir darf sie im Arreste geben. Brüder, mein Urgeschlecht, schau, wie viel Schock deiner ist. Brüder, meine geht auch nicht recht, weil sie schon gegangen ist. Holle hier vor allen, lass die Maske endlich fallen, dass ich seh, wen ich besiegt und wer meine Urge kriegt. Verlang nicht zu schauen, was hier verhüllt, erbeben würdest du vor diesem Bild. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Wir waren richtig Spaß. Bist du ein Mann? Schau sie dir aus an! Zurück jetzt zum Weißen! Schau sie an! Oh, ich habe schon Courage, Schätzchen, länger streif dich nicht. Oh, mein Himmel, auf der Nase, drum verberg ich mein Gesicht. An das Wimmer glaub ich nicht. Nein, das Wimmer schreckt ihn nicht. Sehe muss ich dies Gesicht. Er muss sehen dies Gesicht. Meinen Hut, es ist die höchste Zahl. Mein Hut, wenn du mir schreit. Denn am Rest haben sie mein, nicht so wie sie aus uns sein. Mein Hut, mein Rock, gib mir meinen Rock. Mein Hut, mein Hut, mein Rock, mein Hut, gib ihm mein Rock. Eine kurze Strecke gehst du mit mir, an der nächsten Ecke, da scheiden wir zu.